11 Tage nach Entdeckung von Carol Dunbargers Leiche fegte ein Hagel- und Schneesturm über das nördliche Neuengland hinweg. Als Folge davon gab es im 6. Stock vom Eastern Maine Medical Center einige Verspätungen. Viele Leute vom Personal hatten Probleme, rechtzeitig zum Dienst zu erscheinen, und diejenigen, die es geschafft hatten, hatten alle Hände voll zu tun, mit der Arbeit nachzukommen. Es war bereits nach 9 Uhr, als eine der Aushilfen, eine junge Frau namens Allison Conova, Mr. Starrett sein leichtes Frühstück brachte. Mr. Starrett erholte sich von einem Herzanfall und verbrachte den 16. Tag auf der Intensivstation. Ein 16-tägiger Aufenthalt in der Intensivstation war nach einer Standardoperation normal. Mr. Starrett machte gute Fortschritte, er lag in Zimmer 619 und er hatte seiner Frau im Geheimen gesagt, seiner Genesung sei die Aussicht am zuträglichsten, endlich von dem lebenden Leichnam im zweiten Bett des Zimmers wegzukommen. Durch das dauernde Flüstern des Atemgeräts des armen Burschen konnte man kaum schlafen, sagte er ihr. Nach einer Weile ging einem das so auf die Nerven, dass man nicht wusste, ob man wollte, dass es weiter flüsterte oder aufhörte. Aus und vorbei, sozusagen. Der Fernseher war eingeschaltet, als Allison hereinkam. Mr. Starrett saß im Bett und hatte die Fernbedienung in einer Hand. Die Nachrichtensendung war vorbei und Mr. Starrett hatte sich noch nicht entschieden, My Backyard abzuschalten, die Zeichentrickserie, die danach kam. Dann hätte er nur noch Johnnys Atemgerät hören können. »Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, Sie heute Vormittag überhaupt noch zu sehen«, sagte Mr. Starrett und betrachtete ohne sonderliche Begeisterung das karge Frühstück auf dem Tablett, Orangensaft, Joghurt und Weizenflocken. Viel lieber wären ihm 2 cholesterinreiche Eier in Butter gebraten gewesen mit 5 Scheiben Schinken. Aber gerade diese üppige Ernährungsweise hatte ihn ja ins Krankenhaus gebracht. Jedenfalls behauptete das sein Arzt, dieses Spatzengehirn. »Draußen sieht es schlimm aus«, sagte Allison kurz. Was Mr. Starrett eben gesagt hatte, war ihr schon von 6 anderen Patienten vorwurfsvoll mitgeteilt worden. Es wurde langsam alt. Allison war ein freundliches Mädchen, aber heute Vormittag war sie ein wenig gehetzt. »Oh, das tut mir leid«, sagte Mr. Starrett bedauernd. »Ziemlich glatt auf den Straßen, was?« »Und ob«, sagte Allison und taute ein wenig auf. »Hätte ich heute nicht den Allradwagen meines Mannes genommen, hätte ich es bestimmt nicht geschafft.« Mr. Starrett drückte den Knopf, mit dem er das Bett höher stellen konnte, um sein Frühstück bequem essen zu können. Der Elektromotor, der es hob und senkte, war klein, aber laut. Der Fernseher war ebenfalls recht laut, Mr. Starrett war etwas hörgeschädigt und, wie er seiner Frau gesagt hatte, der Bursche im Nachbarbett hatte sich nie wegen der Lautstärke beschwert. Der wollte auch nie wissen, was auf den anderen Kanälen gezeigt wurde. Er wusste, ein solcher Scherz war ziemlich geschmacklos, aber wenn man einen Herzanfall gehabt hatte und sich in Gegenwart eines besinnungslosen Menschen auf der Intensivstation erholte, dann entwickelte man entweder einen schwarzen Humor oder man verlor den Verstand. Allison hob die Stimme etwas, um über den surrenden Motor und den Fernseher hinweg gehört zu werden, während sie Mr. Starretts Tablett abräumte. »Überall auf dem State Street Hill standen Autos, links und rechts am Straßenrand.« Im anderen Bett sagte Johnny Smith leise, »Alles auf 19, so oder so. Mein Mädchen ist krank.« »Wissen Sie«, sagte Mr. Starrett, »der Joghurt ist gar nicht mal so schlecht.« Er verabscheute Joghurt, aber er wollte erst allein gelassen werden, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ. »Schmeckt ein wenig nach wilden Hickory. »Haben Sie eben etwas gehört?« fragte Allison. Sie sah sich zweifelnd um. Mr. Starrett ließ den Knopf zur Regulierung des Bettes los und das Surren des Motors erstarb. Auf der Mattscheibe schoss Elmer Fudd auf Bugs Bunny, verfehlte ihn aber. »Nur den Fernseher«, sagte Mr. Starrett. »Oder habe ich etwas überhört?« »Nichts«, nehme ich an. Vielleicht war es nur der Wind vor dem Fenster. Sie spürte, dass sie leichte Stresskopfschmerzen bekam, zu viel zu tun heute, und heute Vormittag waren zu wenig Leute da, um ihr zu helfen. Und sie rieb sich die Schläfen, um den Schmerz zu vertreiben, bevor er sich richtig einnisten konnte. Als sie hinausgehen wollte, warf sie dem Mann im anderen Bett einen flüchtigen Blick zu. Sah er heute irgendwie anders aus, als hätte er sich bewegt? Nein, sicher nicht. Allison verließ das Zimmer und ging den Korridor hinab. Sie schob den Rollwagen mit den Frühstückstabletts vor sich her. Der Morgen war so schlimm, wie sie befürchtet hatte, alles war durcheinander, und am Nachmittag pulsierte ihr Kopf. Verständlich, dass sie alles vergessen hatte, was sie an diesem Morgen in Zimmer 619 gehört haben konnte. Aber an den folgenden Tagen sah sie Smith immer häufiger an, und im März war Allison fast sicher, dass er sich etwas ausgestreckt hatte, dass er das, was die Ärzte präfötale Haltung nannten, etwas verloren hatte. Nicht viel, nur ein klein wenig. Sie dachte daran, es jemandem mitzuteilen, tat es dann aber doch nicht. Schließlich war sie ja nur eine Aushilfe, kaum mehr als eine Küchenhilfe. Es ging sie eigentlich nichts an. Es war ein Traum, vermutete er. Er war an einem dunklen, düsteren Ort, in einer Art Halle. Die Decke war so hoch, dass man sie nicht sehen konnte. Die Wände bestanden aus dunkel verchromtem Stahl. Sie neigten sich schräg aufwärts nach draußen. Er war allein, aber eine Stimme schwebte wie aus weiter Ferne zu ihm herauf, eine Stimme, die er kannte. Worte, die an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit zu ihm gesprochen worden waren. Die Stimme machte ihm Angst, sie grunzte verloren, sie hallte wie ein Vogel, an den er sich aus seiner Kindheit erinnerte, zwischen den dunkel verchromten Stahlwänden hin und her. Der Vogel war in die Werkstatt seines Vaters hineingeflogen und nicht schlau genug gewesen, wieder herauszukommen. Er war in Panik geraten, hin und her geflogen und hatte aufgeschreckt und verzweifelt gezwitschert, wobei er so oft gegen die Wände flog, bis er sich zu Tode stieß. Diese Stimme hatte dieselbe zum Untergang verurteilte Eigenheit wie das Zwitschern dieses Vogels vor langer Zeit. Sie würde niemals von diesem Ort entkommen. »Man plant sein ganzes Leben und man tut, was man kann«, stöhnte diese Geisterstimme. »Man wollte immer nur das Beste, und dann kommt der Junge heim mit Haaren bis zum Arschloch und sagt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein Schwein ist. Ein Schwein! Scheiße, ich weiß nicht, passen Sie auf«, wollte er rufen. Er wollte die Stimme warnen, aber er war stumm. »Aufpassen? Worauf?« Er wusste nicht einmal sicher, wer er war, wenngleich er die Vermutung hegte, dass er einmal Lehrer oder Prediger gewesen war. »Jesus!« schrie die weit entfernte Stimme, verlorene Stimme, verdammt, ertrunken. Dann Schweigen, verklingende Echos. Bald würde sie wieder zu hören sein. Nach einer Weile, er wusste nicht, wie lange, Zeit schien an diesem Ort keinerlei Bedeutung oder Relevanz zu haben, tastete er sich zögernd die Halle entlang, erwiderte den Ruf, erwiderte ihn vielleicht nur in Gedanken, vielleicht hoffte er, dass er und der Besitzer der Stimme zueinander finden konnten, vielleicht hoffte er aber auch nur, etwas Trost zu spenden und als Belohnung auch welchen zu bekommen. Aber die Stimme wich immer weiter und weiter zurück, sie wurde leiser und dünner, fern und weit, bis sie nur noch das Echo eines Echos war. Dann war sie verschwunden. Er war jetzt allein und ging diese düstere und verlassene Halle der Schatten entlang. Er gewann allmählich den Eindruck, dass sie keine Illusion, kein Trugbild oder ein Traum war, wenigstens nicht von der üblichen Art. Es war, als hätte er Limbo betreten, die Vorhölle, einen unheimlichen Landstrich zwischen dem Land der Lebenden und dem der Toten. Aber auf welche Seite ging er zu? Allmählich begannen die Dinge zurückzukehren, beruhigende Dinge, sie waren wie Gespenster, die sich ihm anschlossen, neben ihm, vor ihm, hinter ihm, bis sie ihn wie in einem geisterhaften Kreis umgaben. Webt einen dreifachen Kreis um ihn und berührt sein Auge mit heiligem Grauen. Ging es nicht so? Er konnte sie beinahe sehen, die wispernden Stimmen des Fegefeuers. Da war ein Rad, das sich in der Nacht drehte und drehte, ein Rad der Zukunft, rot und schwarz, Leben und Tod, immer langsamer. Wo hatte er seinen Einsatz gemacht? Er konnte sich nicht daran erinnern, aber er sollte es, denn der Einsatz war sein Leben. Hinein oder heraus? Es musste eins von beiden sein. Seinem Mädchen war schlecht, er musste sie nach Hause bringen. Nach einer Weile begann der Korridor heller zu werden. Zunächst schrieb er es seiner Einbildung zu, eine Art Traum in einem Traum, falls so etwas möglich war. Aber nach einer unbekannten Zeitspanne wurde die Helligkeit zu markant, um nur eine Illusion zu sein. Das ganze Erleben der Halle schien weniger traumgleich zu werden. Die Wände wichen zurück, bis er sie kaum noch sehen konnte, und die stumpfe, dunkle Farbe verwandelte sich in trübes, nebliges Grau. Die Farbe der Dämmerung an einem warmen und verhangenen Märznachmittag. Er schien sich überhaupt nicht mehr in einer Halle zu befinden, sondern in einem Raum, fast in einem Raum, nur noch durch allerdünnste Membranen davon getrennt, durch eine Art Fruchtblase, wie ein Baby, das auf die Geburt wartet. Jetzt hörte er auch andere Stimmen, nicht echohaft, sondern dumpf und dröhnend, gleich den Stimmen namenloser Götter, die in längst vergessenen Sprachen redeten. Nach und nach wurden diese Stimmen deutlicher, bis er beinahe verstehen konnte, was sie sagten. Von Zeit zu Zeit begann er die Augen zu öffnen, oder er glaubte zumindest es zu tun, und er konnte tatsächlich die Besitzer dieser Stimmen sehen, helle, leuchtende, geisterhafte Gestalten, die zunächst keine Gesichter hatten. Manchmal bewegten sie sich im Raum herum, manchmal beugten sie sich über ihn. Es kam ihm nicht in den Sinn, den Versuch zu unternehmen, zu ihnen zu sprechen, jedenfalls am Anfang noch nicht. Ihm war, als handelte sich alles um eine Art Leben nach dem Tod, als wären diese hellen Gestalten Engel. Mit der Zeit wurden Stimmen und Gesichter immer klarer. Einmal sah er seine Mutter in sein Gesichtsfeld treten, die ihm irgendetwas vollkommen Sinnloses ins aufwärts gerichtete Gesicht donnerte. Ein andermal war es sein Vater. Dave Pelson von der Schule, eine Krankenschwester, die er allmählich zu kennen glaubte, ihr Name war Mary oder möglicherweise Marie. Gesichter, Stimmen, sie kamen näher und verschmolzen miteinander. Aber noch etwas anderes mischte sich hinein, ein Gefühl, dass er sich verändert hatte. Er mochte dieses Gefühl nicht, er misstraute ihm, er hatte den Eindruck, dass es nichts Gutes war, was immer es auch sein mochte. Es schien ihm so etwas wie Kummer und schlimme Zeiten zu bedeuten. Er war mit allem in die Dunkelheit gegangen, und nun kam es ihm vor, als käme er ohne alles wieder heraus, abgesehen von einer geheimen Fremdheit. Der Traum ging zu Ende. Was auch immer er gewesen war, der Traum ging zu Ende. Der Raum war nun sehr real, sehr nah, die Stimmen, die Gesichter. Er würde in diesen Raum gelangen, und plötzlich hatte er das Gefühl, als wolle er umkehren und davonlaufen, für immer und ewig zurück in diese dunkle Halle. Die dunkle Halle war nicht gut, aber immer noch besser als dieses neue Gefühl von Traurigkeit und bevorstehendem Verlust. Er drehte sich um und blickte nach hinten, und ja, da war sie, diese Stelle, wo sich die Wände in dunkel schimmerndes Chrom verwandelten, eine Ecke neben einem der Stühle, wo unbemerkt von den hellen Gestalten, die kamen und gingen, der Raum zu einem Durchgang wurde, in die Ewigkeit, wie er vermutete. Der Ort, wohin diese andere Stimme gegangen war, die Stimme von dem Taxifahrer. Ja, diese Erinnerung war jetzt ganz da, die Fahrt mit dem Taxi. Der Fahrer hatte sich über die langen Haare seines Sohnes beklagt und darüber, dass sein Sohn Nixon für ein Schwein hielt. Dann die grellen Scheinwerfer auf der Straße, links und rechts von der Mittellinie, der Zusammenprall. Kein Schmerz, aber das Wissen, dass sein Oberschenkel hart genug gegen das Taxameter gestoßen war, um es aus der Halterung zu reißen, dann ein Gefühl kalter Nässe, dann die dunkle Halle, dann dies hier. »Wähle«, flüsterte eine innere Stimme. »Wähle, oder sie werden für dich wählen. Sie werden dich aus diesem Raum herausreißen, was oder wo er auch sein mag, wie Ärzte mit einem Kaiserschnitt ein Baby aus dem Mutterschoß herausreißen.« Und dann tauchte Sarahs Gesicht vor ihm auf. Sie musste irgendwo da draußen sein, wenngleich Iris nicht zu den hellen Gesichtern gehört hatte, die sich über ihn gebeugt hatten. Aber sie musste irgendwo da draußen sein, besorgt und verängstigt. Jetzt gehörte sie ihm fast, das spürte er. Er würde sie bitten, ihn zu heiraten. Das Gefühl des Unbehagens kehrte stärker denn je zurück, und diesmal hatte es etwas mit Sarah zu tun. Aber sein Verlangen nach ihr war stärker, und deshalb traf er seine Entscheidung. Er wandte dem dunklen Ort den Rücken zu, und als er später über die Schulter zurückblickte, war er verschwunden. Neben dem Stuhl war nichts weiter als die glatte, weiße Wand des Zimmers, in dem er lag. Nicht lange danach begann er zu begreifen, wo sich dieses Zimmer befinden musste. Es war natürlich ein Krankenzimmer. Die dunkle Halle verblasste zu einer traumhaften Erinnerung, die er nie völlig vergaß. Viel wichtiger und von augenblicklicher Bedeutung aber war die Tatsache, dass er John Smith war, dass er ein Mädchen namens Sarah Bracknell hatte und dass er einen schrecklichen Autounfall gehabt hatte. Er vermutete, dass er sich glücklich schätzen konnte, überhaupt noch am Leben zu sein, und er konnte nur hoffen, dass noch alles an seinem Körper dran war und dass es funktionierte. Er konnte sich im Cleves Mills Hospital befinden, vermutete er, aber wahrscheinlicher war es das EMMC. Seinem Gefühl nach musste er ziemlich lange hier gewesen sein, vielleicht war er eine Woche oder 10 Tage ohne Bewusstsein gewesen, es wurde Zeit, wieder auf die Beine zu kommen. Zeit, wieder auf die Beine zu kommen. Von diesem Gedanken wurde Johnny beherrscht, als die Dinge in seinem Geist wieder miteinander verschmolzen und er die Augen öffnete. Es war der 17. Mai 1975. Mr. Starrett war längst wieder mit strengen Ermahnungen nach Hause zurückgekehrt, täglich 2 Meilen spazieren zu gehen und auf seine cholesterinreiche Nahrung zu verzichten. Im Bett auf der anderen Seite des Krankenzimmers lag ein alter Mann, der in der 15. Runde mit dem ewigen Schwergewichtschampion Krebs rang. Er schlief unter Morphium-Einwirkung, ansonsten war das Zimmer leer. Es war 15.15 Uhr, der Bildschirm des Fernsehers war eine dunkelgrün schimmernde Fläche. »Hier bin ich«, krächzte Johnny, obwohl überhaupt niemand da war. Er war schockiert, wie schwach seine Stimme klang. Es gab keinen Kalender im Zimmer, und so konnte er nicht wissen, dass er 4,5 Jahre ohne Bewusstsein gewesen war. Die Krankenschwester kam etwa 40 Minuten später herein. Sie ging zu dem alten Mann im anderen Bett, wechselte seine Infusionsflasche und suchte anschließend das Badezimmer auf, von wo sie mit einem blauen Plastikeimer zurückkam. Sie gab den Blumen des alten Mannes frisches Wasser. Es waren mehr als 1/2 Dutzend Sträuße und auf dem Tisch und der Fensterbank waren mehr als 1 Dutzend Karten mit Genesungswünschen aufgestellt. Johnny beobachtete die Schwester, wie sie die Blumen versorgte, verspürte vorerst aber noch kein Verlangen danach, seine Stimme noch einmal auszuprobieren. Sie brachte den Eimer ins Bad zurück und kam dann zu Johnny herüber. »Jetzt wird sie mein Kopfkissen aufschütteln«, dachte er. Ihre Blicke begegneten sich kurz, aber ihrer veränderte sich nicht. »Sie weiß nicht, dass ich wach bin. Ich muss die Augen schon früher offen gehabt haben. Es beeindruckt sie überhaupt nicht.« Sie legte ihm die Hand unter den Nacken, sie war kühl und angenehm, und Johnny wusste, dass sie drei Kinder hatte und dass das Jüngste am 4. Juli das Sehvermögen eines Auges größtenteils eingebüßt hatte, ein Unfall mit einem Feuerwerkskörper, der Junge hieß Mark. Sie hob seinen Kopf, drehte das Kissen herum, ließ ihn wieder sinken. Sie begann sich abzuwenden, zupfte ihren Nylonkittel an den Hüften zurecht, drehte sich dann verwirrt noch einmal um. Verspätet kam ihr der Gedanke, dass seine Augen einen neuen Ausdruck gehabt hatten, vielleicht ein Ausdruck, der vorher nicht dagewesen war. Sie sah ihn nachdenklich an, wollte sich wieder abwenden, da sagte er: »Hallo, Marie.« Sie erstarrte, und er konnte ein elfenbeinernes Klicken hören, als sie plötzlich und heftig die Zähne aufeinander schlug. Sie presste direkt oberhalb ihrer runden Brüste die Hand auf die Brust. Dort hing ein kleines, goldenes Kruzifix. »Oh mein Gott«, sagte sie, »Sie sind wach. Ich habe mir gedacht, dass Sie anders aussehen. Woher kennen Sie meinen Namen?« »Ich muss ihn wohl gehört haben. Nehme ich an.« Das Sprechen fiel ihm schwer, schrecklich schwer. Seine Zunge war ein unförmig geschwollener Wurm in seinem Mund, offenbar nicht von Speichel befeuchtet. Sie nickte. »Sie waren schon geraume Zeit dabei, wieder zu sich zu kommen. Aber jetzt sollte ich lieber ins Schwesternzimmer gehen und Dr. Brown oder Dr. Wysack verständigen lassen. Sie werden wissen wollen, dass Sie wieder unter uns weilen.« Aber sie blieb noch einen Augenblick im Zimmer und sah ihn mit einer unverhohlenen Faszination an, die ihm unbehaglich war. »Ist mir ein drittes Auge gewachsen?« fragte er. Sie lachte nervös. »Nein, natürlich nicht, entschuldigen Sie.« Sein Blick fiel auf seinen Tisch direkt am Fenster. Auf dem Sims stand ein verblasstes Usambara-Pfeilchen und ein Bild von Jesus Christus. Eins dieser Bilder, für die seine Mutter eine solche Vorliebe hatte, wo Christus aussah, als könnte er direkt vom Kreuz herabsteigen und bei den New York Yankees oder einer ähnlich athletischen Vereinigung mitspielen. Aber das Bild war vergilbt. Vergilbt und an den Ecken hochgewölbt. Plötzlich überkam ihn Furcht und drohte ihn wie eine dicke Decke zu ersticken. »Schwester«, rief er, »Schwester!« Sie drehte sich in der Tür noch einmal um. »Wo sind denn meine Karten mit den Genesungswünschen?« Plötzlich fiel ihm das Atmen schwer. »Dieser andere Mann dort drüben hat viele. Hat mir denn niemand eine Karte geschickt?« Sie lächelte. Aber es wirkte sehr gezwungen. Es war das Lächeln von jemandem, der etwas verbergen wollte. Plötzlich wollte Johnny sie bei seinem Bett haben. Er wollte eine Hand ausstrecken und sie berühren. Wenn er sie berühren könnte, würde er wissen, was sie ihm zu verheimlichen versuchte. »Ich werde dem Arzt Bescheid sagen«, sagte sie und ging hinaus, bevor er noch etwas sagen konnte. Er betrachtete das verwelkte Usambara-Pfeilchen und das vergilbte Jesusbild, verwirrt und voller Angst. Nach einer Weile sank er wieder in Schlaf. »Er war wach«, sagte Marie Michaud. »Er war bei klarem Verstand. Er hat zusammenhängend gesprochen.« »Okay«, antwortete Dr. Brown. »Ich zweifle nicht an Ihnen. Nun, wenn er einmal zu sich gekommen ist, wird er wieder zu sich kommen. Wahrscheinlich. Es ist nur eine Frage der...« Johnny stöhnte. Seine Augen öffneten sich. Sie waren blicklos und halb nach oben verdreht. Dann schien er Marie zu sehen, und seine Augen wurden klar. Er lächelte ein wenig. Aber sein Gesicht war immer noch schlaff, als wären nur die Augen wach, während der Rest von ihm noch immer schlief. Sie hatte plötzlich das Gefühl, dass er sie nicht ansah, sondern in sie hineinsah. »Ich glaube, es wird wieder gut«, sagte Johnny. »Wenn man die beschädigte Hornhaut reinigt, wird das Auge wieder so gut wie neu sein. Sollte es jedenfalls.« Marie gab einen keuchenden Laut von sich und Dr. Brown sah sie an. »Was ist denn?« »Er spricht von meinem Jungen«, flüsterte sie, »meinem Mark.« »Nein«, sagte Brown, »er spricht im Schlaf, das ist alles. Machen Sie aus einer Mücke keinen Elefantenschwester.« »Ja, okay, aber er schläft doch nicht, oder?« »Marie«, sagte Johnny, er lächelte zaghaft, »ich war wieder eingeschlafen, nicht wahr?« »Ja«, sagte Brown, »Sie haben im Schlaf geredet, haben Marie hier erschreckt. Haben Sie geträumt?« »Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich nicht erinnern. Was habe ich gesagt? Und wer sind Sie?« »Ich bin Dr. James Brown, genau wie der Soul-Sänger. Aber ich bin Neurologe. Sie haben gesagt, wenn man die beschädigte Hornhaut reinigt, wird das Auge wieder so gut wie neu sein. Das war's doch, nicht wahr, Schwester?« »Mein Junge wird diese Operation bekommen«, sagte Marie, »mein Mark.« »Ich kann mich an gar nichts erinnern«, sagte Johnny, »ich hab wohl doch geschlafen.« Er sah Brown an, seine Augen waren jetzt völlig klar und ängstlich. »Ich kann meine Arme nicht heben. Bin ich gelähmt?« »Nein, nein, nein, versuchen Sie es mit den Fingern.« Johnny tat es, alle Finger ließen sich bewegen, er lächelte. »Superfein«, sagte Brown, »sagen Sie mir Ihren Namen?« »John Smith.« »Gut, und Ihr zweiter Vorname?« »Ich hab keinen.« »Das ist schön. Wer braucht ihn schon? Schwester, gehen Sie doch mal auf Ihre Station und erkundigen Sie sich, wer morgen in der neurologischen Dienst hat. Ich möchte eine ganze Reihe von Tests mit Mr. Smith durchführen.« »Ja, Doktor.« »Und Sie könnten Sam Wysack anrufen. Sie erreichen ihn zu Hause oder auf dem Golfplatz.« »Ja, Doktor.« »Und keine Reporter, bitte. Bei Ihrem Leben.« Brown lächelte, war aber sehr ernst. »Nein, natürlich nicht.« Sie ging hinaus, ihre Schuhe quietschten leicht. »Ihrem Jungen wird es bald wieder ausgezeichnet gehen«, dachte Johnny, »muss ich ihr unbedingt sagen.« »Dr. Brown«, sagte er, »wo sind denn meine Genesungskarten? Hat mir niemand eine Karte geschickt?« »Nur noch ein paar Fragen«, sagte Brown aalglatt. »Erinnern Sie sich noch an den Namen Ihrer Mutter?« »Natürlich, Vera.« »Und Ihr Mädchenname?« »Nathan.« »Der Name Ihres Vaters?« »Herbert, Herb. Und warum haben Sie ihr gesagt, keine Reporter?« »Ihre Postanschrift?« »RFD1, Pawnee«, sagte Johnny prompt, dann verstummte er. Ein Ausdruck komischer Überraschung huschte über sein Gesicht. »Ich meine, also ich wohne jetzt in Cleves Mills, 110 North Main Street. Zum Teufel, warum habe ich Ihnen die Adresse meiner Eltern genannt? Ich wohne schon seit meinem 18. Jahr nicht mehr bei Ihnen.« »Und wie alt sind Sie jetzt?« »Sehen Sie doch in meinem Führerschein nach«, sagte Johnny. »Ich möchte wissen, warum ich keine Genesungskarten erhalten habe. Wie lange bin ich eigentlich schon in diesem Krankenhaus? Welches Krankenhaus ist es?« »Es ist das Eastern Maine Medical Center. Und zu Ihren anderen Fragen kommen wir noch, wenn Sie mir erst einmal gestatten...« Brown saß auf einem Stuhl neben dem Bett, den er aus der Ecke herübergezogen hatte, derselben Ecke, wo Johnny zuvor den dunklen Durchgang gesehen hatte. Er machte sich Notizen mit einem Schreibstift, wie Johnny noch niemals einen gesehen hatte. Er bestand aus einem Plastikschaft und einer faserigen Spitze. Es schien sich um eine seltsame Hybridkreuzung aus einem Füller und einem Kugelschreiber zu handeln. Als er diesen Schreibstift sah, kam das formlose Grauen zurück, und Johnny ergriff plötzlich, ohne nachzudenken, Browns linke Hand mit seiner eigenen. Sein Arm bewegte sich knirschend, als wären unsichtbare 60-Pfund-Gewichte daran befestigt, ein paar unterhalb des Ellbogens und ein paar oberhalb. Er umklammerte die Hand des Arztes mit schwachem Griff und zog. Der seltsame Stift hinterließ eine blaue Linie auf dem Papier. Brown sah ihn an, zunächst nur neugierig, doch dann wich alle Farbe aus seinem Gesicht. Der konzentrierte, interessierte Ausdruck verschwand aus seinen Augen und wurde durch einen verschleierten Ausdruck von Furcht ersetzt. Er riss die Hand zurück. Johnny hatte nicht genügend Kraft, sie festzuhalten, und einen Augenblick huschte ein Ausdruck von Widerwillen über das Gesicht des Arztes, als wäre er von einem Leprakranken berührt worden. Dann war's vorbei, und er blickte nur noch überrascht und beunruhigt rein. »Warum haben Sie das getan, Mr. Smith?« Seine Stimme erstarb. Johnnys Gesicht war zu einer Maske aufdämmernden Verstehens erstarrt. Sein Gesicht war das Gesicht eines Mannes, der gesehen hat, wie sich etwas Grauenhaftes zwischen den Schatten regt und bewegt, etwas, das so grässlich ist, dass man es nicht beschreiben oder beim Namen nennen kann. Aber es war eine Tatsache, sie musste beim Namen genannt werden. 55 Monate, fragte Johnny heiser. Fast 5 Jahre? Nein. Oh mein Gott. Nein. Mr. Smith, sagte Brown jetzt völlig nervös, bitte, es ist nicht gut, wenn Sie sich aufregen. Johnny hob den Oberkörper etwa 7 Zentimeter vom Bett hoch, dann sackte er wieder zurück, sein Gesicht glänzte von Schweiß. Er verdrehte die Augen hilflos in den Höhlen. »Ich bin 27«, murmelte er. »27, oh Jesus!« Brown schluckte und hörte ein vernehmliches Klicken. Als Smith seine Hand ergriffen hatte, hatte er einen plötzlichen Ansturm böser Empfindungen erlebt, die in ihrer Intensität kindlich gewesen waren. Grausame Bilder des Ekels hatten ihn heimgesucht. Er erinnerte sich an ein Picknick auf dem Lande, als er 7 oder 8 Jahre alt gewesen war. Damals hatte er sich hingesetzt und die Hand in etwas Warmes und Schlüpfriges gestützt. Er hatte sich umgedreht und festgestellt, dass er die Hand in die madenzerfressenen Überreste eines Eichhörnchens gestützt hatte, das den ganzen heißen August hindurch unter einem Lorbeerbusch gelegen haben musste. Damals hatte er geschrien, und jetzt war ihm auch ein wenig nach Schreien zumute, nur ließ dieses Gefühl bereits wieder nach und verblasste und wurde von einer Frage verdrängt. Woher hat er es gewusst? Er hat mich berührt und er hat es gewusst. Dann gewann seine 20-jährige Berufserfahrung die Oberhand und er drängte die Empfindung beiseite. Es gab zahlreiche Fälle, bei denen komatöse Patienten erwacht waren und ein traumhaftes Wissen um viele Dinge besaßen, die um sie herum vor sich gegangen waren, während sie im Koma waren. Ein Koma war, wie alles andere auch, eine Frage des Ausmaßes. Johnny Smith war nie völlig weg gewesen, sein EKG war niemals völlig erloschen. Wäre das der Fall gewesen, dann würde Brown jetzt nicht mit ihm sprechen. Manchmal war es, wenn man im Koma lag, als befände man sich unter einem Einwegglas. Für das sehende Auge war der Patient vollkommen weggetreten, aber die Sinne des Patienten konnten dennoch in einer schwachen, niederen Weise funktionieren, und das war selbstverständlich hier der Fall. Marie Michaud kam zurück. »Die Neurologie hat bestätigt, und Dr. Wysack ist bereits unterwegs.« »Ich glaube, Sam wird bis morgen warten müssen, bis er Mr. Smith kennenlernt«, sagte Brown. »Ich möchte, dass er 5 Milligramm Valium bekommt.« »Ich will kein Beruhigungsmittel«, sagte Johnny. »Ich will hier raus. Ich möchte wissen, was passiert ist.« »Sie werden mit der Zeit auch alles erfahren«, sagte Brown. »Im Augenblick ist es wichtig, dass Sie ausruhen.« »Ich habe 4,5 Jahre ausgeruht.« »Dann werden weitere 12 Stunden auch keinen großen Unterschied machen«, sagte Brown unerbittlich. Wenige Augenblicke später betupfte die Krankenschwester seinen Arm mit Alkohol und er spürte den Einstich und fühlte sich beinahe augenblicklich schläfrig. Brown und die Krankenschwester kamen ihm 4 Meter groß vor. »Sagen Sie mir wenigstens noch eins«, sagte er. Seine Stimme schien von weit, weit her zu kommen. Plötzlich schien es schrecklich wichtig zu sein. »Dieser Kugelschreiber, wie nennen Sie diesen Kugelschreiber?« »Das hier?« Brown hielt ihn in erstaunlicher Höhe. blaue Plastikhülle, faserige Spitze. Das nennt man Flair. Und nun schlafen Sie, Mr. Smith. Und Johnny schlief ein, aber das Wort folgte ihm in den Schlaf wie eine mystische Beschwörungsformel mit schwachsinniger Bedeutung. Flair, Flair, Flair. Herb legte den Telefonhörer auf und sah den Apparat an. Er sah ihn sehr, sehr lange an. Aus dem Nebenzimmer war der Fernseher zu hören, dessen Lautstärke ganz aufgedreht war. Oral Roberts sprach über Football und die heilende Kraft von Jesus. Irgendwo gab es da einen Zusammenhang, aber Herb hatte ihn nicht mitbekommen. Orals Stimme donnerte und dröhnte wegen des Telefonanrufs. Gleich würde die Sendung zu Ende gehen und Oral würde sie damit beschließen, seinen Zuhörern zu versichern, dass ihnen heute noch etwas Gutes beschert werden würde. Offenbar hatte Oral recht. Mein Junge, dachte Herb. Während Vera um ein Wunder gebetet hatte, hatte Herb gebetet, dass sein Junge endlich sterben möge. Veras Gebet war erhört worden. Was hatte das zu bedeuten, und wo blieb er nun, und was würde es für sie bedeuten? Er ging ins Wohnzimmer. Vera saß auf dem Sofa, sie hatte die Füße in den rosa Pantoffeln auf einen Hocker gelegt, sie trug ihren alten grauen Hausmantel, sie aß Popcorn direkt vom Röster. Seit Johnnys Unfall hatte sie nahezu 40 Pfund zugenommen und ihr Blutdruck war himmelwärts geschnellt. Der Arzt wollte, dass sie Medikamente einnahm, aber davon wollte Vera nichts wissen. Wenn es Gottes Wille war, dass sie hohen Blutdruck hatte, sagte sie, dann würde sie ihn haben. Herb hatte sie einmal darauf hingewiesen, dass Gottes Wille sie nicht daran gehindert hatte, eine Bufferin zu nehmen, wenn sie Kopfschmerzen hatte. Darauf hatte sie mit ihrem süßesten Leidenslächeln geantwortet und mit ihrer wirksamsten Waffe Schweigen. »Wer hat angerufen?«, fragte sie, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden. Oral hatte einen Arm um den bekannten Quarterback eines NFC-Teams gelegt. Er sprach zu stummen Millionen. Der Quarterback lächelte bescheiden. »Und Sie alle haben heute Abend gehört, wie dieser prächtige Athlet davon berichtete, wie er seinen Körper missbrauchte, den Tempel Gottes. Und Sie haben gehört...« Herb schaltete ab. »Herbert Smith!« Sie setzte sich so abrupt auf, dass sie fast ihr Popcorn verschüttet hätte. »Ich will das sehen! Das war...« Johnny ist aufgewacht. »Oral Roberts und...« Die Worte blieben ihr im Hals stecken. Sie schien sich tiefer in die Polster zu drücken, als wäre sie soeben von ihm geschlagen worden. Er sah sie an und konnte nichts mehr sagen. Er wollte Freude empfinden, stattdessen hatte er Angst. Solche Angst. »Johnny ist...« Sie brach ab, schluckte und versuchte es noch einmal. »Johnny? Unser Johnny?« »Ja. Er hat fast 15 Minuten mit Dr. Brown gesprochen. Offenbar war es doch nicht das, was die Ärzte angenommen haben. Scheintot. Er ist bei klarem Verstand. Er kann reden.« »Johnny ist wach!« Sie schlug beide Hände vor den Mund, der Popcornröster, noch halb gefüllt, glitt von ihrem Schoß und plumpste auf den Teppich, das Popcorn wurde überall hin verstreut. Ihre Hand bedeckte die untere Gesichtshälfte, darüber wurden ihre Augen immer größer, bis Herb einen grässlichen Augenblick befürchtete, sie würden herausfallen und an den Sehnerven baumeln. Dann machte sie sie zu. Ein winziger, fast wimmernder Laut kam unter ihren Händen hervor. »Vera, alles in Ordnung?« »Oh mein Gott, ich danke dir dafür, dass dein Wille an meinem Johnny geschehen ist. Du hast mir, ich wusste es, meinen Johnny wiedergegeben. Mein Johnny, oh gütiger Gott, ich werde dir alltäglich meine Dankbarkeit kundtun für meinen Johnny, Johnny, Johnny!« Ihre Stimme schwoll zu einem hysterischen, triumphierenden Schrei an. Er trat nach vorne, packte die Aufschläge ihres Morgenmantels und schüttelte sie. Plötzlich schien sich die Zeit umgekehrt zu haben, in sich selbst zurückgewunden, wie ein seltsam geflochtenes Band. Sie hätten sich wieder in der Nacht befinden können, als ihnen die Nachricht von dem Unfall überbracht worden war, die durch dasselbe Telefon im selben Erker gekommen war. »Erker, Kerker«, dachte Herb Smith, als würde er den Verstand verlieren. »Oh, mein allmächtiger Gott, mein Jesus, mein Johnny, das Wunder, wie ich gesagt habe, das Wunder!« »Hör auf, Vera!« Ihre Augen waren dunkel und verschleiert und hysterisch. »Tut es dir leid, dass er wieder wach ist, nachdem du dich all die Jahre über mich lustig gemacht hast, allen Leuten gesagt hast, ich sei verrückt?« »Vera, ich habe niemandem gesagt, dass du verrückt bist. Du hast es ihnen mit deinen Augen gesagt!« schrie sie ihn an. »Aber mein Gott, ließ nicht mit sich spotten. Hab ich recht, Herb? Habe ich recht?« »Ja«, sagte er, »wahrscheinlich schon.« »Ich habe es dir gesagt. Ich habe dir gesagt, dass Gott Pläne mit meinem Johnny hat. Jetzt siehst du selbst, wie seine Hand zu wirken beginnt.« Sie stand auf. »Ich muss zu ihm gehen. Ich muss es ihm sagen.« Sie ging auf den Schrank zu, in dem ihr Mantel hing, offenbar ohne sich bewusst zu sein, dass sie nur ihren Hausmantel und darunter ihr Nachthemd anhatte. Ihr Gesicht nahm einen verklärten Ausdruck an. Auf eine bizarre und beinahe blasphemische Weise erinnerte sie ihn daran, wie sie am Tag ihrer Hochzeit ausgesehen hatte. Ihre rosa Hausschuhe traten knirschend Popcorn in den Teppich. »Vera, ich muss ihm sagen, dass Gottes Plan, Vera!« Sie drehte sich zu ihm um, aber ihr Blick war weit entfernt bei ihrem Johnny. Er ging zu ihr und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Du sagst ihm, dass du ihn liebst, dass du gebetet hast, gewartet, beobachtet. Wer hätte wohl ein größeres Recht als du? Du bist seine Mutter, du hast für ihn geblutet. Habe ich nicht selbst beobachtet, wie du die letzten 5 Jahre für ihn geblutet hast? Es tut mir nicht leid, dass er wieder zu uns zurückgekehrt ist. Es war nicht recht von dir, das zu sagen. Ich glaube zwar nicht, dass ich das daraus machen kann, was du machst, aber es tut mir nicht leid. Auch ich habe für ihn geblutet.« »Ach, wirklich?« Ihre Augen waren stahlhart, stolz und ungläubig. »Ja, und ich werde dir noch was sagen, Vera. Du wirst die Klappe halten von wegen Gott und Wundern und großen Plänen, bis Johnny wieder auf den Beinen und imstande sein wird. Ich werde sagen, was ich sagen muss, zu überlegen, was er tut. Ich will damit sagen, du musst ihm die Chance geben, selbst damit ins Reine zu kommen, bevor du mit ihm anfängst.« »Du hast kein Recht, so mit mir zu reden. Überhaupt kein Recht.« »Ich übe mein Recht als Johnnys Vater aus«, sagte er grimmig, »vielleicht zum letzten Mal in meinem Leben. Und komm mir dabei nicht in die Quere, Vera. Hast du verstanden? Nicht du, nicht Gott, nicht der heilige Jesus. Kapiert?« Sie funkelte ihn verdrossen an und sagte nichts. »Er wird genug damit zu tun haben, mit der Tatsache fertig zu werden, dass er 4,5 Jahre ohne Bewusstsein war, ausgelöscht wie eine Kerze im Wind. Wir wissen nicht, ob er imstande sein wird, wieder zu laufen, obwohl der Therapeut bei ihm war. Wir wissen, dass eine Operation an seinen Bändern nötig sein wird, wenn er es auch nur versuchen will, das hat uns Wysack gesagt. Wahrscheinlich mehr als eine. Und weitere Therapien, und viele davon werden ihm höllische Schmerzen bereiten. Du wirst also morgen weiter nichts als seine Mutter sein.« »Wage nicht, so mit mir zu reden. Wage es nicht!« »Wenn du zu predigen anfängst, Vera, werde ich dich an deinen Haaren aus dem Krankenzimmer schleifen!« Sie sah ihn mit kalkweißem Gesicht und am ganzen Körper zitternd an. In ihren Augen bekriegten sich Freude und Furcht. »Und jetzt zieh dich lieber an«, sagte Herb. »Wir sollten bald aufbrechen.« Es wurde eine lange, schweigsame Fahrt nach Bangor. Das Glück, das sie beide jetzt eigentlich empfinden sollten, war nicht da. Nur Veras hitzige, militante Freude. Sie saß kerzengerade auf ihrem Sitz und hielt in ihrem Schoß die Bibel, die beim 23. Psalm aufgeschlagen war. Am nächsten Morgen kam Marie um 8:45 in Johnnys Zimmer und sagte, »Ihre Eltern sind hier, möchten Sie sie sehen?« »Ja, das würde ich sehr gern.« Er fühlte sich heute Morgen schon viel wohler, kräftiger und weniger desorientiert. Aber der Gedanke, gleich seine Eltern zu sehen, machte ihm doch ein bisschen Angst. In seiner bewussten Erinnerung hatte er sie zuletzt vor etwa 5 Jahren gesehen. Sein Vater hatte am Fundament eines Hauses gearbeitet, das inzwischen wahrscheinlich seit 3 Jahren oder länger stand. Seine Mutter hatte ihm hausgemachte Bohnen und Apfelkuchen als Nachtisch zubereitet und sich darüber mokiert, wie mager er wurde. Er griff schwach nach Maries Hand, als sie sich abwandte. »Sehen Sie in Ordnung aus? Ich meine, Sie sehen gut aus.« »Ah, schön. Sie dürfen aber nur eine halbe Stunde mit Ihnen sprechen, heute Abend vielleicht noch einmal, falls die Neurologietests nicht zu anstrengend sind.« »Anweisung von Dr. Brown und von Dr. Wysack.« »Also gut, eine Weile. Ich bin selbst nicht sicher, wie lange ich verhört und ausgequetscht werden will.« Marie zögerte. »Noch etwas?« fragte Johnny. »Nein, nicht jetzt. Sie werden es sicher kaum noch erwarten können, Ihre Eltern zu sehen. Ich schicke sie herein.« Er wartete nervös. Das andere Bett war leer. Der Krebspatient war verlegt worden, während Johnny seine Valium-Betäubung ausgeschlafen hatte. Die Tür wurde aufgemacht, seine Mutter und sein Vater kamen herein. Johnny empfand gleichzeitig Schock und Erleichterung. Schock, weil seine Eltern so gealtert waren, es stimmte also. Erleichterung, weil die Veränderungen nicht auf einen nahenden Tod hindeuteten. Und wenn das auf sie zutraf, galt es wahrscheinlich auch für ihn. Aber etwas in ihm hatte sich verändert, drastisch verändert, und das könnte todbringend sein. Mehr Zeit zum Nachdenken hatte er nicht, denn seine Mutter schlang die Arme um ihn, ihr Veilchenparfüm drang ihm in die Nase und sie flüsterte, »Gott sei Dank, Johnny, Gott sei Dank, dass du wieder wach bist.« Er umarmte sie, so gut er konnte. Seine Arme hatten noch nicht viel Kraft und fielen rasch wieder schlaff nach unten. Und plötzlich wusste er innerhalb von Sekunden, wie's um sie bestellt war, was sie dachte und was mit ihr passieren würde. Dann verblasste dieses Wissen wie der Traum von der dunklen Halle. Aber als sie die Umarmung löste, um ihn anzusehen, war der Ausdruck fanatischer Freude aus ihren Augen verschwunden und nachdenklicher Überlegung gewichen. Die Worte schienen wie von allein aus ihm herauszuströmen. »Lass dir von ihnen die Medizin geben, Mutter. Es ist besser so.« Sie riss die Augen auf und befeuchtete mit der Zunge die Lippen, und dann war Herb neben ihr und seine Augen schwammen in Tränen. Er hatte etwas abgenommen, nicht ganz so viel, wie Vera zugenommen hatte, aber er war doch sichtbar dünner. Sein Haarausfall war schlimmer geworden, aber das Gesicht war immer noch dasselbe, anheimelnd, einfach und voller Liebe. Er zog ein großes Taschentuch aus der Gesäßtasche und wischte sich die Augen damit ab, dann streckte er die Hand aus. »Hi, Sohn«, sagte er, »schön, dich wieder bei uns zu haben.« Johnny schüttelte seinem Vater die Hand, so gut es eben gehen wollte, seine blassen und kraftlosen Finger verschwanden in der roten Hand seines Vaters. Johnny sah von einem zum anderen, seine Mutter trug einen pulverblauen Hosenanzug, sein Vater eine unglaublich scheußlich karierte Jacke, die aussah, als gehörte sie einem Staubsaugervertreter aus Kansas, und er brach in Tränen aus. »Tut mir leid«, sagte er. »Tut mir leid, das kommt nur von...« »Weine ruhig, Johnny«, sagte Vera und setzte sich neben ihm aufs Bett. Ihr Gesicht war jetzt ruhig und klar, es zeigte mehr Mütterlichkeit als religiösen Wahn. »Manchmal ist es am besten, wenn man sich richtig ausweint.« Und das tat Johnny dann auch. Herb erzählte ihm, dass seine Tante Germaine gestorben war. Vera erzählte ihm, dass das Geld für die Pownell Community Hall schließlich aufgebracht worden war und die Bauarbeiten im vorigen Monat begonnen hatten, kaum dass der letzte Frost aus dem Boden gewesen war. Herb fügte hinzu, dass er auch einen Kostenvoranschlag eingereicht hatte, aber er vermute, dass ehrliche Arbeit ihnen viel zu teuer sei. »Ach, sei still, du sauertöpfischer Verlierer«, sagte Vera. Dann herrschte ein Weilchen Schweigen, bis Vera schließlich sagte, »Ich hoffe, dir ist klar, dass deine Genesung ein Wunder ist, Johnny. Die Ärzte waren schon verzweifelt. Im 9. Kapitel Matthäus lesen wir...« »Vera«, sagte Herb warnend. »Natürlich war es ein Wunder, Mom. Das weiß ich.« »Du... wirklich?« »Ja, und ich möchte mit dir darüber reden, möchte hören, welche Bedeutung du allem zuschreibst, sobald ich wieder auf den Beinen bin.« Sie starrte ihn mit offenem Mund an. Johnny sah an ihr vorbei zu seinem Vater hinüber, und ihre Blicke begegneten sich einen Augenblick. Johnny sah große Erleichterung in den Augen seines Vaters. Herb nickte kaum merklich. »Eine Bekehrung«, rief Vera jauchzend aus. »Mein Junge ist bekehrt worden. Oh, gelobt sei Gott!« »Vera, leise«, sagte Herb. »Wenn du Gott schon unbedingt loben willst, dann im Krankenhaus gefälligst etwas leiser.« »Ich sehe nicht, wie jemand es nicht ein Wunder nennen könnte, Mom. Wir beide werden noch sehr viel darüber sprechen, sobald ich hier raus bin.« »Du wirst nach Hause kommen«, sagte sie, »zurück in das Haus, in dem du aufgewachsen bist. Ich werde dich gesund pflegen und wir werden um Verstehen beten.« Er lächelte sie an, aber es war eine große Anstrengung, dieses Lächeln beizubehalten. »Worauf du dich verlassen kannst. Mom, würdest du mal zur Schwesternstation gehen und Marie fragen, ob ich ein Glas Saft haben kann? Oder vielleicht ein Ginger Ale? Ich bin das Reden doch nicht mehr gewohnt und meine Kehle...« »Natürlich.« Sie küsste ihn auf die Wange und stand auf. »Ach, du bist ja so mager. Aber das werden wir ändern, wenn du wieder zu Hause bist.« Sie verließ das Zimmer und warf im Vorbeigehen ihrem Mann einen einzigen Siegesblick zu. Sie hörten ihre Schritte den Flur entlang gehen. »Wie lange ist sie schon so?« fragte Johnny leise. Herb schüttelte den Kopf. »Sie... ist seit deinem Unfall nach und nach so geworden. Aber angefangen hatte es schon vor sehr langer Zeit. Du weißt es. Du erinnerst dich noch daran.« »Ist sie...« »Ich weiß es nicht. Es gibt Leute unten im Süden, die geben sich mit Schlangen ab. Ich nenne diese Leute verrückt, sie macht das nicht.« »Wie geht es dir, Johnny? Wirklich?« »Ich weiß es nicht«, sagte Johnny. »Daddy, wo ist Sarah?« Herb beugte sich vor und verschränkte die Hände zwischen den Knien. »Ich sage es dir nicht gern, John, aber sie ist verheiratet? Sie hat geheiratet?« Herb gab keine Antwort. Er sah Johnny nicht direkt an, sondern nickte nur kurz. »Oh Gott«, sagte Johnny hohl, »das hatte ich befürchtet.« »Sie ist schon bald 3 Jahre Mrs. Walter Hazlitt. Er ist Anwalt. Sie haben einen kleinen Jungen. John, so recht hat niemand daran geglaubt, dass du noch einmal aufwachen würdest. Natürlich mit Ausnahme deiner Mutter. Keiner von uns hatte irgendeinen Grund zu glauben, dass du aufwachen könntest.« Seine Stimme zitterte jetzt und klang heiser vor Schuldbewusstsein. »Die Ärzte sagten... ach, reden wir nicht mehr davon, was sie gesagt haben. Sogar ich hatte dich aufgegeben. Es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber es ist wahr. Ich kann dich nur bitten, zu versuchen, uns zu verstehen. Mich und Sarah.« Er wollte sagen, dass er durchaus alles verstand, aber er brachte nicht viel mehr als ein heiseres Krächzen heraus. Sein Körper fühlte sich plötzlich krank und alt, und er ertrank in einem Gefühl des Verlusts. Die verlorene Zeit lastete wie Ziegelsteine auf ihm, etwas Reales, nicht nur ein vages Konzept. »Nimm's nicht so schwer, Johnny. Es gibt noch andere Dinge, gute Dinge. Es wird einige Zeit dauern, bis ich mich daran gewöhne«, brachte Johnny mühsam heraus. »Ja, ich weiß. Siehst du sie noch? Wir schreiben uns ab und zu. Nach deinem Unfall lernten wir uns kennen. Sie ist ein nettes Mädchen, wirklich nett. Sie unterrichtet immer noch in Cleves, aber wie ich hörte, will sie im Juni damit aufhören. Sie ist glücklich, Johnny.« »Gut«, sagte er gepresst, »ich bin froh, dass wenigstens einer glücklich ist.« »Sohn.« »Ich hoffe, du verrätst keine Geheimnisse«, sagte Vera Smith strahlend, als sie ins Zimmer zurückkam. Sie hatte einen Eisbehälter in einer Hand. »Sie sagten, dass du noch keinen Obstsaft vertragen kannst, Johnny. Deshalb habe ich dir das Ginger Ale mitgebracht.« »Das ist schön, Mom.« Sie sah von Herb zu Johnny und wieder zu Herb zurück. »Habt ihr über Geheimnisse gesprochen? Oder warum sonst diese langen Gesichter?« »Ich habe Johnny gerade gesagt, dass er sehr hart arbeiten muss, wenn er hier raus will«, sagte Herb. »Viel Therapie.« »Warum musst du denn jetzt über sowas reden?«, fragte Vera und goss Ginger Ale in Johnnys Glas. »Jetzt wird alles wieder gut werden. Ihr werdet schon sehen.« Sie steckte einen Plastikstrohhalm ins Glas und reichte es Johnny. »Und nun trink das alles aus«, sagte sie lächelnd. »Es ist gut für dich.« Johnny trank alles aus. Es schmeckte sehr bitter.